Am 6. April gab es im Kino Daedongmun in Pyongyang die koreanische Filmvorführung zum Tag der Sonne. Dazu wurden die ausländischen Diplomaten und die Mitglieder der Vertretungen der internationalen Organisationen in der DVJK eingeladen. Zugegen waren dabei auch die Funktionäre der betreffenden Bereiche und die Filmmacher und die Künstler im Bereich Filmkunst teil. Die Teilnehmer sahen sich den koreanischen Film Das Diplom an. Der Film schildert, dass die ersten Absolventen der Kim Il-sung-Universität im Vaterländischen Befreiungskrieg gegen die US-Aggressoren heldenhaft gekämpft hatten, nachdem sie dank der großen Fürsorgen und besonderen Aufmerksamkeit von Genossen Kim Il-sung die von ihm gegründete erste Universität des Volkes im befreiten Heimatland besucht hatten.